Johannes Paul II., 1920 bis 2005. Ostern 2005. Wie jedes Jahr hat sich eine riesige Menschenmenge auf dem Petersplatz in Rom versammelt. Über 100.000 Gläubige aus aller Welt sind gekommen, um hier die heilige Messe zu feiern. Normalerweise zelebriert der Papst selbst das Hochamt, das mit dem Segen Urbi et Orbi und den persönlichen Osterwünschen des Heiligen Vaters endet. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Seit Monaten verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Johannes Paul II. Zusehends. Er leidet unter der Parkinson'schen Krankheit. Zu Beginn des Jahres hatte ihn eine Grippe sehr geschwächt und eine Kehlkopfentzündung konnte nicht vollständig ausheilen. Erstmals seit seinem Amtsantritt im Jahre 1978 ist der Papst zu schwach, um die Festmesse, die in alle Länder der Welt übertragen wird, selbst zu leiten. Er wird von Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano vertreten. Doch die Augen der Gläubigen richten sich immer wieder nach oben, zu den Gemächern von Johannes Paul II. Und auch die Fernsehkameras schwenken immer wieder dorthin. Alle, die sich an diesem Tag in der Heiligen Stadt befinden und alle, die die Messe zu Hause am Fernsehapparat verfolgen, haben nur einen Wunsch. Sie hoffen auf ein Lebenszeichen von Johannes Paul II. Als der Todkranke dann endlich an seinem Fenster erscheint und die Gläubigen segnen will, versagt ihm die Stimme. Stumm blickt er auf die Menschenmenge hinunter. Ein bewegender Augenblick. Die Gläubigen erstarren in Ehrfurcht. Ehrfurcht vor einem Mann, der es sich trotz seiner Krankheit und seiner Gebrechlichkeit nicht nehmen lässt, seinen Brüdern und Schwestern im Glauben nahe zu sein. Viele haben Tränen in den Augen. Andere wollen nicht akzeptieren, was sie da sehen. Spanische und lateinamerikanische Jugendliche rufen in Sprechchören: Johannes Paul, wir sehen uns wieder in Köln. Sie hoffen darauf, dass der Papst im Sommer in Köln den Weltjugendtag feiern kann. Doch dazu kommt es nicht. Wenige Tage nach Ostern, am 2. April 2005, schließt Papst Johannes Paul II. Um 21.37 Uhr in seinen Privatgemächern im Vatikan für immer seine Augen. Geboren wird Johannes Paul II. Am 18. Mai 1920 als Karol Wojtyła in Wadowice, einer kleinen polnischen Stadt in der Nähe von Krakau. Er kommt als drittes Kind von Karol Wojtyła und Emilia Kaczorowska zur Welt. Sein Vater ist gelernter Schneider, tritt jedoch 1920 nach der Unabhängigkeitserklärung Polens von der Sowjetunion als Berufssoldat in die neu gegründete Armee ein. Die Mutter, eine liebenswerte, warmherzige Frau, kümmert sich hingabevoll um die Familie. Doch diese Geborgenheit währt nicht lange. Als Karol 9 Jahre alt ist, stirbt sie. Eine harte Zeit für den Jungen beginnt, denn von nun an muss vieles, was zuvor ganz selbstverständlich von der Mutter erledigt wurde, von Karol und seinem älteren Bruder Edmund übernommen werden. Vielleicht entwickelt sich Karols großes Interesse für Literatur in dieser Zeit. Vielleicht flüchtet er sich beim Lesen in eine Traumwelt, in der es einfacher ist, mit seiner Trauer zu leben. 1932 stirbt, ebenso wie viele Jahre zuvor, seine ältere Schwester Olga, sein geliebter Bruder Edmund, viel zu früh. Von der einst so fröhlichen und glücklichen Familie Wojtyła sind nur noch Karol und sein Vater übrig geblieben. Doch trotz der schweren Schicksalsschläge verliert der 12-Jährige seinen Humor nicht. In der Schule spielt er Theater, schreibt eigene Bühnenstücke und Gedichte, zeichnet sich durch ein großes sportliches Talent aus und brilliert mit einer besonderen rhetorischen Begabung. Seine Zensuren sind während der gesamten Schulzeit außerordentlich. 1938, nach erfolgreich bestandenem Abitur, ziehen Karol und sein Vater nach Krakau. Dort immatrikuliert sich der Junge in polnischer Literatur und Philosophie und tritt sofort dem Studententheater bei. Er träumt davon, Schriftsteller oder Schauspieler zu werden. Aber dieser Traum ist schnell ausgeträumt. Bereits ein Jahr später, 1939, fallen die Deutschen in Polen ein. Die Universitäten werden geschlossen. Das unbeschwerte Studentenleben hat ein jähes Ende. Und auch Theateraufführungen sind nur noch illegal und im privaten Kreise möglich. Während dieser Zeit der Besatzung und des Krieges, der Bedrohung und der Verzweiflung, wird Karol durch einen Bekannten in die christliche Mystik eingeführt. Er beschäftigt sich intensiv mit dem spanischen Karmelitermönch Johannes vom Kreuz, der im 16. Jahrhundert während einer Inhaftierung durch die Inquisition eine intensive Gotteserfahrung hatte. Die Studien über diesen Mönch prägen Karol tief. Als 1941 sein Vater stirbt, beschließt er, dem Krakauer Priesterseminar beizutreten und gibt seinen Wunsch, Schauspieler zu werden, für immer auf. Bereits 5 Jahre später, am 1. November 1946, wird Karol Wojtyła in Krakau zum Priester geweiht. Nach mehreren Reisen nach Rom und in andere europäische Städte erhält er seine erste Pfarrei. Es ist die Floriansgemeinde in Krakau. Dort ist er hauptsächlich als Universitätsseelsorger tätig und hält so ständigen Kontakt zu anderen jungen Menschen, ihren Sorgen, Ängsten und Problemen. 1951 schließt er seine Dissertation »Das Glaubensproblem in den Schriften des heiligen Johannes vom Kreuz« ab und beginnt direkt im Anschluss mit seiner Habilitation. Bereits 2 Jahre später erhält er einen Lehrstuhl für Moraltheologie an der Katholischen Universität Lublin. An der Person Karol Wojtyła scheiden sich die Geister. Während die einen seine menschliche Art lieben und ihn deshalb für einen ausgezeichneten Seelsorger halten, sehen andere in ihm den weltfremden Dichter aus der polnischen Provinz. Eine große Karriere innerhalb der katholischen Kirche sagen ihm zu dieser Zeit jedenfalls nur wenige voraus. Doch Karol Wojtyła geht seinen Weg. 1958 wird er Weihbischof, 1962 Kapitularvikar und 1964 Erzbischof von Krakau. Da ist er gerade 44 Jahre alt. Zu dieser Zeit findet in Rom das Zweite Vatikanische Konzil statt, an dem der junge Bischof teilnimmt. Es sind die Schrift über die Anwesenheit der Kirche in der modernen Welt und die stark umstrittene Deklaration über die Religionsfreiheit, die ihn von diesem Zeitpunkt an nachhaltig beschäftigen. Zu dieser Zeit wird auch Papst Paul VI. Auf den Polen aufmerksam und ernennt ihn zum 2. polnischen Kardinal neben Stefan Wyszynski, der als komplizierte und streitbare Person gilt. Wyszynski hält wenig von Wojtyła. Für ihn ist er ein Schöngeist, profillos und blauäugig. Die sozialistische Regierung Polens hingegen sieht die Wahl des 2. polnischen Kardinals positiv. Im Gegensatz zu Wyszynski, der dem Sozialismus bekennend kritisch gegenübersteht, scheint von Wojtyła keine Gefahr auszugehen. Doch das ist weit gefehlt. Der neue Kardinal wird zwar nie als vehementer Gegner der Kommunisten in Erscheinung treten, aber seine Position ist trotzdem eindeutig. Als Charles de Gaulle, der französische Staatspräsident, Ende der 60er Jahre auf Druck der polnischen Regierung ein Treffen mit Kardinal Wyszynski absagen muss, weigert sich auch Karol Wojtyła, den Besucher zu empfangen. Dieser Schulterschluss mit Wyszynski ist ein öffentliches Zeichen seiner politischen Stellung und wird vom polnischen Volk auch so verstanden. Nach seiner Meinung zur politischen Situation Polens befragt, antwortet er: »Wir sind Bürger unseres Landes, Bürger unserer Stadt, aber wir sind auch Gottes Volk, das sein eigenes christliches Bewusstsein hat. Wir werden weiterhin unsere Rechte fordern. Sie sind offenkundig, wie unsere Gegenwart hier offenkundig ist. Wir werden Forderungen stellen.« 1974 reist Karol Wojtyła zum ersten Mal nach Deutschland. Dort besucht er das Konzentrationslager Dachau, in dem er seinen legendären Versöhnungsgottesdienst feiert. Dies ist einer der ersten öffentlichen Auftritte, in dem er sein großes Anliegen, das er auch später als Papst stets verfolgen wird, kundtut: Aussöhnung und Frieden unter den Menschen. Im selben Jahr wird der polnische Kardinal in den Ständigen Rat der Bischofssynoden gewählt. Dieses Gremium ist beratend für den Papst tätig und soll den Kontakt zu den einzelnen Landeskirchen intensivieren. Als am 6. August 1978 Papst Paul VI. Stirbt, wird Albino Luciani zu seinem Nachfolger gewählt. Dieser tritt am 26. August 1978 als Johannes Paul I. sein Amt an. Doch sein Pontifikat ist nur von kurzer Dauer. Bereits nach 33 Tagen im Amt stirbt Johannes Paul I. an einem Herzinfarkt. Die katholische Kirche ist erschüttert. Von neuem müssen die Kurienkardinäle zusammentreten und einen Nachfolger Petri bestimmen. Die Wahl fällt auf Karol Wojtyła, den polnischen Kardinal, der als erster Ausländer seit 450 Jahren den Heiligen Stuhl besteigt und sich den Namen Johannes Paul II. Gibt. Am 22. Oktober 1978 wird der neue Papst in sein Amt eingeführt. Von nun an beginnt ein rastloses Leben. Über 100 Mal wird Johannes Paul II. Während seines 27 Jahre dauernden Pontifikats ins Ausland reisen. Kein Papst zuvor hatte so viele Reisen unternommen. Und kein Papst zuvor hatte islamische und buddhistische Länder besucht. Für Johannes Paul II. Ist das eine Selbstverständlichkeit. Er predigt die Aussöhnung unter den Völkern nicht nur, er lebt sie vor. Der offene, wortgewandte Papst, der mehrere Sprachen fließend spricht, ist sehr beliebt. Auch das Abweichen von starren Konventionen und dem strengen Reiseprotokoll wird wohlwollend zur Kenntnis genommen. So küsst Johannes Paul II. In jedem Land, das er bereist, bei seiner Ankunft den Boden, um seinen Respekt und seine Demut zu symbolisieren. Doch der Papst hat nicht nur Freunde. Am 13. Mai 1981 verübt der 23 Jahre alte Türke Mehmet Ali Akça während der Generalaudienz auf dem Petersplatz ein Attentat auf Johannes Paul II. Von den Schüssen schwer verletzt bricht der Papst zusammen und kann sich nur langsam von den Folgen des tätlichen Angriffs erholen. Die Hintergründe der Tat sind bis heute nicht geklärt. Unter anderem wird gemunkelt, dass der sowjetische Geheimdienst als Drahtzieher des Attentats in Frage kommen könnte, da sich Johannes Paul II. Öffentlich für die polnische Gewerkschaft Solidarność stark gemacht hatte. Mehmet Ali Akça wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch kaum ist der Papst genesen, besucht er seinen Attentäter im Gefängnis und vergibt ihm die Tat. Aber nicht nur auf solch radikale Weise äußert sich Kritik an Johannes Paul II. Viele Katholiken hatten gehofft, der weltoffene Papst würde sich als Neuerer der Kirche erweisen. Aber das ist weit gefehlt. Die tiefgreifenden Probleme der katholischen Kirche verschlimmern sich noch. Gegen Priestermangel und leere Gotteshäuser hat auch Johannes Paul II. Kein Patentrezept. Vor allem seine konservative Haltung in moralischen Fragen wird von vielen als nicht zeitgemäß empfunden. Egal, ob es um weltliche Themen wie Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch, Ehescheidung oder Homosexualität oder um kirchliche Themen wie die Aufhebung des Zölibats und die Zulassung von Frauen zum Priesteramt geht, die Meinung Johannes Pauls II. Ist unverrückbar konservativ. Positiv wirkt sich hingegen die Rehabilitation von Galileo Galilei und Nikolaus Kopernikus aus, die beide zu Zeiten der Inquisition aus der Kirche ausgeschlossen worden waren. 1992 bzw. 1993 wurde diese kirchliche Fehlentscheidung offiziell eingestanden. Auch die Versöhnung mit Darwins Evolutionstheorie wird von Kirchenkritikern wohlwollend zur Kenntnis genommen. Immer häufiger mischt sich der Papst ab den 90er Jahren auch in weltpolitische Belange ein. So äußert er sich 1991 eindeutig gegen den Golfkrieg und verurteilt 2001 nach den Anschlägen am 11. September jede Form des Terrorismus aufs Schärfste. Keine Philosophie, keine Religion und auch keine unrechtliche Erfahrung können tätliche Anschläge rechtfertigen. Wir beten für die Opfer des sinnlosen und barbarischen Terrorismus sowie für ihre Familien. Das größte Augenmerk richtet Johannes Paul II. Aber auf die Jugend der Welt. 1985 führt er den Weltjugendtag als regelmäßig wiederkehrendes Element in der katholischen Jugendarbeit ein. Mehrere hunderttausend Jugendliche versammeln sich seither bei den Weltjugendtagen, um, wie es heißt, Baumeister einer neuen Zivilisation der Liebe und Gerechtigkeit zu werden. Auch ein anderes großes Thema liegt Johannes Paul II. Am Herzen, die Ökumene. So besucht er als erster Papst eine Synagoge, betet 1999 im ehemaligen Warschauer Ghetto für das jüdische Volk und hält im Jahr 2000 eine Ansprache in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte für Märtyrer und Helden des Staates Israel. Und er sucht den Kontakt mit der islamischen und der orthodoxen Welt. So empfängt Johannes Paul II. Den iranischen Staatspräsidenten Khatami und fährt nach Ägypten, wo er das orthodoxe Katharinenkloster besucht und Christen, Juden und Muslime zum Dialog und zur Eintracht aufruft. Als großer Kniefall der katholischen Kirche werden darüber hinaus das am 12. März 2000 vorgetragene Schuldbekenntnis und die Vergebungsbitte für Verfehlungen und Irrtümer in der Geschichte der Kirche verstanden. Dennoch scheitern die Bemühungen zur Ökumene aller christlicher Kirchen, einschließlich der protestantischen und anglikanischen, an den katholischen Dogmen. Für unverrückbar hält Johannes Paul II. Die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubensfragen, die unbefleckte Empfängnis Mariens und die Eucharistielehre. Kritiker unterstellen ihm, kein ernsthaftes Interesse an einer Vereinigung der christlichen Kirchen gehabt zu haben. Zu einem regelrechten Aufschrei kommt es in diesem Zusammenhang, als sich Johannes Paul II. Im Vorfeld des ersten ökumenischen Kirchentages 2003 in Berlin gegen eine gemeinsame Abendmahlfeier von Katholiken und Nicht-Katholiken ausspricht. Und auch in einem anderen Punkt ist der Papst angreifbar. In seiner Marienfrömmigkeit. Neben zahlreichen Lehrschreiben, den sogenannten Enzykliken, zu Themen des Glaubens und der Zeit, veröffentlicht er auch Abhandlungen über Maria. Seine Enzyklika zum Marianischen Jahr wird als übertriebener Marienkult kritisiert und auf seine polnische Herkunft und den frühen Verlust der Mutter zurückgeführt. Ab 2004 verschlechtert sich der Gesundheitszustand Johannes Pauls II. Rapide. Immer wieder wird die Forderung laut, der Papst solle von seinem Amt zurücktreten, doch dies kommt für den kranken Pontifex nicht in Frage. Allein Gott will er die Entscheidung darüber überlassen, wann er vom Stuhle Petri abberufen wird. Als dies am 2. April 2005 geschieht, schaut die ganze Welt nach Rom. Über 4 Millionen Menschen nehmen dort Abschied von einem Papst, der die katholische Kirche über ein Vierteljahrhundert prägte, der trotz seiner in vielen Fragen konservativen Haltung stets den Dialog zwischen dem Christentum und anderen Glaubensrichtungen suchte und unbeirrbar für Aussöhnung, Frieden und Gerechtigkeit in der Welt eintrat. Ihm ist es zu verdanken, dass sich viele Jugendliche wieder für die Werte der Kirche begeistern können und das Christentum in der Welt neues Ansehen gewann. Helmut Kohl, geboren 1930. Es ist der 3. Oktober 1990. Um Punkt Mitternacht werden überall in Deutschland Freudenfeste gefeiert. Vor dem Berliner Reichstag wird die Bundesflagge gehisst. Danach erklingt die Freiheitsglocke. Dann wird feierlich das Deutschlandlied gespielt. Und zwar für alle Deutschen. In diesem Moment findet nach mehr als 40 Jahren der Trennung die Wiedervereinigung statt. Das heißt, der eiserne Vorhang fällt und die beiden getrennten deutschen Staaten schließen sich zu einem Deutschland, einer Bundesrepublik zusammen. Der Architekt dieses politischen Wunders, wie es viele Beobachter nennen, ist auf dem Höhepunkt seines politischen Lebenswerkes angekommen. Es ist Helmut Kohl, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Die Mutter, Maria Panteleyevna Gorbatschowa, ist Landarbeiterin. Der Vater, Sergei Gorbatschow, ist Mechanisator. Das heißt, er fährt in der Kolchose Mähdrescher und Traktoren und kümmert sich um deren Reparatur und Instandhaltung. Seine gesamte Kindheit und Jugend verbringt Mischa, wie ihn seine Familie liebevoll nennt, in dem kleinen Dorf der russischen Provinz. Das unterscheidet den späteren sowjetischen Präsidenten von allen früheren Führern der Sowjetunion. Denn jene hatten ihre Erfahrungen nicht auf dem Land, sondern in den Städten und industriellen Zentren gesammelt. Da seine Mutter praktizierende orthodoxe Christin ist, wird auch der kleine Michail getauft. Für den Sohn von Kolchosebauern durchaus keine Selbstverständlichkeit. Zunächst besucht Mischa die Dorfschule. Doch mit dem Beginn des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges, wie in der Sowjetunion der Kampf gegen die deutschen Streitkräfte von 1941 bis 1945 bezeichnet wurde, wird auch das Leben der Menschen im entlegenen Nordkaukasus schwierig. Michail ist gerade 10 Jahre alt, als die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion einmarschiert und weite Landstriche verwüstet. Harte Zeiten brechen an. Mehrere Wochen kann der kleine Mischa nicht zur Schule gehen, weil er nichts zum Anziehen hat. Darunter leidet der Knabe sehr, denn er ist ein überaus fleißiger und aufmerksamer Schüler, der den Unterricht gerne besucht. Mischa wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Schulausbildung fortsetzen zu können. Dabei gibt es in der Nachkriegszeit für einen Dorfjungen weit Wichtigeres zu tun als zu lernen. Denn in dem zerstörten Land muss in der Zeit des Wiederaufbaus mit aller Kraft gearbeitet werden. Und das meist von Hand, denn Maschinen fehlen, vor allem auf dem Land. Auch Mischa ist gefordert. Von 1946 bis 1950 arbeitet er als Gehilfe seines Vaters regelmäßig in der Maschinentraktorenstation bei den Mähdreschern. Trotz der harten Arbeit in der Kolchose vernachlässigt er die Schule nicht. Mischa schafft es, Landarbeit und Lernen zu vereinen. Denn er ist ein überaus intelligenter Junge. Er begreift schnell, hat ein sehr gutes Gedächtnis und vor allem reden kann er gut und überzeugend. So verwundert es nicht, dass er schon als Schüler politisch tätig wird. Bereits mit 14 Jahren wird er in den Jungkommunistenverband Komsomol aufgenommen. Noch heute schwärmen viele seiner frühen Weggefährten von dem Charisma, das bereits der jugendliche Gorbatschow besitzt. Als er 19 Jahre alt ist, hält den ehrgeizigen jungen Mann nichts mehr in der Provinz. 1950 verlässt er sein Heimatdorf und geht nach Moskau, um dort 5 Jahre lang Rechtswissenschaften zu studieren. An der Universität lernt Michail die Philosophie- und Soziologiestudentin Raisa Maximowna Titarenko kennen. Er ist fasziniert von der intelligenten und schönen jungen Frau. Der Jurist und die Soziologin scheinen wie füreinander geschaffen zu sein und heiraten bereits im September 1953. Nachdem beide ihr Studium beendet haben, ziehen sie gemeinsam zurück in Michails Heimatregion Stavropol. Dort wird dann auch 1957 die einzige Tochter des Paares, Irina, geboren. Die Ehe der Gorbatschows ist eine überaus glückliche. Raisa ist ihrem Mann bis zu ihrem viel zu frühen Tod 1999 eine treue Gefährtin und Beraterin. Sie ist eine moderne Frau, berufstätig, kulturell und sozial vielfältig engagiert. Als kluge und elegante First Lady, die ihren Mann auch auf internationalem Parkett stets begleitet, trägt sie wesentlich zum Ansehen und zum Glanz des späteren sowjetischen Staatschefs bei. Doch bis zur Ernennung Gorbatschows zum sowjetischen Präsidenten ist es ein weiter Weg. Die politische Karriere des kaukasischen Bauernsohnes beginnt früh. 1952 tritt er im Alter von 21 Jahren in die KPDSU, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, ein. Zunächst engagiert er sich politisch vor allem in seiner Heimatregion Stavropol und studiert parallel zu seiner Parteiarbeit ein zweites Mal, und zwar Agrarwissenschaften. 1967 schließt er auch dieses Studium erfolgreich ab. Der Jurist Gorbatschow ist nun auch Diplom-Agraringenieur. Schon bald ist er in diesem Bereich ein anerkannter Experte. Auch mit seiner politischen Karriere geht es von nun an steil aufwärts. Bereits 1970 wird Gorbatschow zum ersten Sekretär des Regionalkomitees Stavropol und zum Mitglied des Obersten Sowjet ernannt. Bereits ein Jahr später beruft man ihn in das Zentralkomitee der KPDSU. Während dieser Zeit lernt er Juri Andropow kennen, den damaligen Chef des sowjetischen Geheimdienstes KGB und späteren Generalsekretär der KPDSU, der ebenfalls aus Stavropol stammt. Andropow verfügt in der Partei über sehr großen Einfluss und wird Gorbatschow in den kommenden Jahren fördern und ihn bei seinem Aufstieg nach Kräften unterstützen. 1979 wird der talentierte junge Politiker Kandidat des Politbüros. Nach nur einjähriger Kandidatenzeit wird er 1980 als Vollmitglied aufgenommen. Damit ist er der erste Politiker der Nachkriegsgeneration, der diesem Gremium angehört. In den 70er und 80er Jahren sammelt Gorbatschow viele Erfahrungen auf internationaler Ebene, denn seine Position erlaubt es ihm, auch das westliche Ausland zu bereisen, was seine politischen Ansichten stark beeinflusst. Er besucht zahlreiche europäische Länder, darunter 1975 auch erstmals die Bundesrepublik Deutschland. 1983 ist er Mitglied einer sowjetischen Kommission, die nach Kanada reist, um sich mit dem damaligen Premierminister Pierre Trudeau und Mitgliedern des kanadischen Parlaments zu treffen. Zwei Jahre später besucht er Großbritannien und trifft sich mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Sie ist die erste westliche Politikerin, die erkennt, dass Gorbatschow für eine völlig neue sowjetische Politik steht. Thatcher setzt sich daher auch bei Ronald Reagan, dem noch sehr misstrauischen US-Präsidenten, für ihn und seine Anliegen ein. Nach dem Tod Konstantin Tscharnjenkos wird mit Michail Gorbatschow am 11. März 1985 erstmals ein relativ junges Mitglied des Politbüros Generalsekretär der KPDSU. Gorbatschow ist zu diesem Zeitpunkt erst 54 Jahre alt. Nur Stalin war jünger bei seinem Amtsantritt. Nach mehr als 20 Jahren, in denen die KPDSU erst von Brezhnev und dann von den nur kurz amtierenden Andropow und Tschernjenko geführt worden war, ist jetzt mit Michail Gorbatschow ein Vertreter einer völlig neuen Generation an der Macht. Er geht mit dem ungeheuren Satz ans Werk, sein Land brauche die Demokratie so notwendig wie die Luft zum Atmen. Die von ihm mit den Schlagworten Perestroika, Umbau und Glasnost, Offenheit begründete Reformpolitik zielt auf eine grundlegende wirtschaftliche und gesellschaftliche Erneuerung der Sowjetunion. Gorbatschow plädiert für bessere Arbeitsqualität in Landwirtschaft, Industrie und Verwaltung, für die Aufhebung von Denkverboten sowie für eine verstärkte Bekämpfung von Korruption und Alkoholismus. Mit diesen Reformen versucht er, den Verfall der Sowjetunion aufzuhalten. Außenpolitisch steht die Ära Gorbatschow für Entspannung und Abrüstung. Gorbatschow initiiert eine Entspannungspolitik, die zur Verbesserung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen und zum Ende des Kalten Krieges führt. Unter seiner und Ronald Reagans Führung kommt es 1987 in Washington zur Unterzeichnung der weltweit als historischen Durchbruch gefeierten Nulllösung, der Beseitigung aller Mittelstreckenraketen und 1989 zum Abzug der russischen Truppen aus Afghanistan. Darüber hinaus gibt Gorbatschow im Juli 1989 auf der ersten Ostblock-Gipfelkonferenz in Bukarest den Anspruch der Sowjetunion auf die politische Vormachtstellung in Osteuropa auf. Die sogenannte Brezhnev-Doktrin verliert hiermit ihre Gültigkeit und jeder sozialistische Staat hat fortan die Möglichkeit zur eigenständigen Entwicklung und zur Einführung der Demokratie. Diese neue Freiheit führt ab 1989 zu einer Reihe überwiegend friedlicher Revolutionen in Osteuropa und zum Ende des Kalten Krieges. Auch zur deutschen Wiedervereinigung trägt Gorbatschows Entspannungspolitik wesentlich bei. Zusammen mit Helmut Kohl, George W. Bush und François Mitterrand ist er einer der Politiker, die die deutsche Einheit möglich machen. Bereits im Juni 1989 erklärt er bei einem Besuch in Bonn, die Mauer kann wieder verschwinden, wenn die Voraussetzungen entfallen, die sie hervorgebracht haben. Als er am 7. Oktober 1989 an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR teilnimmt, jubeln ihm in Ost-Berlin die Massen zu. Gorbatschow betont vor der Presse die Notwendigkeit von Reformen. Auf die Frage, ob er die Situation in der DDR für gefährlich halte, antwortet er: Ich denke nicht. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. In diesem Zusammenhang werden ihm auch die berühmten Worte »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben« zugeschrieben. Mit dem Amt des Generalsekretärs der KPdSU ist der Aufstieg des Politikers Gorbatschow noch lange nicht beendet. Nach der Einführung des Präsidialsystems wird er am 14. März 1990 der erste gewählte Staatspräsident der UdSSR. Gorbatschow ist auf dem Gipfel seiner politischen Karriere angekommen und kann, mit neuen Vollmachten ausgestattet, seine Reformen in der Innen- wie der Außenpolitik fortführen. Bereits im Januar hat er Bundeskanzler Helmut Kohl zugesichert, die UdSSR werde einer deutschen Wiedervereinigung nicht im Wege stehen. Zu diesem Wort steht er, als am 12. September 1990 in Moskau der 2+4-Vertrag unterzeichnet wird, der den Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 frei macht. Für seine Verdienste um den Abbau des Ost-West-Konfliktes und somit um den Frieden in Europa und der Welt erhält Michail Gorbatschow am 10. Dezember 1990 den Friedensnobelpreis. Der Westen bewundert und liebt den charismatischen sowjetischen Präsidenten. Im eigenen Land hingegen hat sich der große Reformer kaum Freunde gemacht. Mit dem Fortschreiten seiner Perestroika-Politik, die meist in ersten Ansätzen stecken bleibt, wachsen die Probleme im Inneren des riesigen Sowjetreiches. Gorbatschow hat seinem Land eine Reformfähigkeit zugetraut, die es überfordert. Die Perestroika zerschlägt mit der schrittweisen Einführung der freien Marktwirtschaft die bis dahin mehr schlecht als recht funktionierende Sowjetwirtschaft und führt zum freien Fall des Lebensstandards, ohne den Menschen wirkliche Alternativen bieten zu können. Durch die Freigabe der Meinungsfreiheit zerfällt auch die Autorität der Partei zusehends. Im Februar 1990 muss die von Gorbatschow geführte KPdSU schließlich auf ihr Machtmonopol verzichten. Zudem brechen jahrzehntelang aufgestaute Nationalitätenprobleme auf. Dieser gesamtgesellschaftlichen Krise versucht Gorbatschow mit einer Stärkung der Präsidialmacht zu begegnen. Jedoch ohne Erfolg. Die alte UdSSR ist am Ende. Auch der Präsident kann die sich schnell ausbreitenden Autonomiebestrebungen, insbesondere in den baltischen Staaten, nicht mehr stoppen. Die Union zerfällt zusehends. Hinzu kommen schwere Interessenkonflikte im Inneren. Während die einen die Zähigkeit des Strukturwandels kritisieren, werfen die anderen Gorbatschow vor, er halte zu sehr an der alten Sowjetunion fest. Am 19. August 1991 putschen schließlich reaktionäre Gruppen unter maßgeblicher Mitwirkung des Geheimdienstes KGB in Moskau gegen den Staatschef. Der russische Präsident Boris Jelzin ruft jedoch die Bevölkerung zum Widerstand gegen die Putschisten auf. Daraufhin bricht der Umsturzversuch bereits am 21. August in sich zusammen. Gorbatschow kann zwar schon nach wenigen Tagen in sein Amt zurückkehren, muss allerdings auf etliche Vollmachten verzichten. Die Krise ist mit dem Ende des Putsches aber noch lange nicht überwunden. Denn durch die ganze Sowjetunion zieht sich eine Welle des Aufbegehrens. Nachdem die drei baltischen Staaten, Lettland, Litauen und Estland, aus der Union ausgetreten sind, verlangen auch andere Republiken mit Nachdruck ihre volle politische Souveränität. So kommt es, dass Gorbatschow und Jelzin im Dezember 1991 die Auflösung der UdSSR und die Gründung der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, vereinbaren. Mit dem Zerfall der UdSSR geht auch die Ära Gorbatschow zu Ende. Enttäuscht tritt er am 25. Dezember 1991 von seinem Amt als Staatspräsident zurück. Viele seiner Landsleute machen ihn persönlich für das Auseinanderbrechen des sowjetischen Imperiums verantwortlich und werfen ihm vor, die sowjetische Sache verraten und an den Westen verkauft zu haben. Dass seine Bemühungen um eine Anpassung des starren sowjetischen Systems im eigenen Land nicht gewürdigt werden, ist für Michail Gorbatschow sehr schmerzhaft. In seiner Heimat verhasst, ist er in den 90er Jahren ein gefragter Vortragsreisender, reist rund um den Globus, gründet die Stiftung für Politik, Wirtschaft und Sozialforschung und schreibt für zahlreiche internationale Zeitungen und Magazine. In seiner russischen Heimat hingegen hat seine Stimme kein Gewicht mehr. Michail Gorbatschow ist politisch bedeutungslos geworden. Erst als im September 1999 Raisa Gorbatschowa an Leukämie stirbt, erinnern sich die Russen wieder an ihren großen Reformer. Die ehemalige First Lady wird in Moskau unter großer Anteilnahme beigesetzt. Die Bilder des von tiefer Trauer gezeichneten Ehemannes gehen um die Welt und lösen eine Welle des Mitgefühls und der Sympathie für den einstigen Spitzenpolitiker aus. Auf die große politische Bühne wird Michail Gorbatschow nicht mehr zurückkehren. Der außergewöhnliche Führer in einer Zeit weltpolitischer Umbrüche ist und bleibt dennoch unumstritten einer der bedeutendsten Politiker des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Seine mutigen Reformen und seine Leistungen für den Frieden in Europa und in der Welt suchen nach wie vor ihresgleichen. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD-Wissen bedankt sich fürs Zuhören.